die Sprache im Wald aussetzen, Kieselsteine fallen lassen, den Weg mästen, schnell, schnell in die Zukunft ausschreiten. Viele Leute sagen, ihre Stiefel kneifen, die Verfolgung der Oger unmöglich. Lieber die Nachtmütze schlachten, eine Kinderschar zeugen, das Siedfleisch heranziehen. Das Denken im dunklen Fluss aussetzen, Brosamen fallen lassen, dicke Vögel mästen, am Staudamm schnell, schnell in die Vergangenheit abtauchen. Viele Leute sagen, ihre Schwimmflügel schmelzen, das Erreichen des Glücks unmöglich. Lieber das Atmen einstellen, die Kinder zurücklassen, das Siedfleisch erhitzen. Sich selbst abkochen und die lästige Gegenwart verdunsten.